Die Leichtindustriefabriken der Stadt Pyongyang engagieren sich aktiv für die Entwicklung von neuen Produkten. Die Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk fertigte in letzter Zeit mehr als 100 neue Musterdesigns an und stellt mit einheimischen Rohstoffen verschiedene Bettzeuge von hoher Qualität her. Die Schuhfabrik Pyongyang hat in diesem Jahr mehr als 60 Sorten qualitätsgerechte und elegante Herren- und Damenschuhe entwickelt. Und die Fabriken der Lebensmittel- und Gebrauchsgüterindustrie, darunter das Getreideverarbeitungswerk Pyongyang und das Gumkop-Lebensmittelwerk für Sportler, vermehren die Sorten der beliebten Produkte. Gestützt auf einheimische Rohstoffe und Techniken erforschen und entwickeln der Strickwarenbetrieb Songyo und die Pyongyanger Strumpffabrik die funktionellen Strickwaren und die Kosmetikfabrik Pyongyang die funktionellen Kosmetika.